Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüß euch. Ich bin hier beim Michael Dorfstetter. Servus. Servus, Karl. Und ja, Dorfi, was machst du so? Ich bin Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Rettungssanitäter, Wahnsinn. Das heißt, du hilfst Leuten in Not. Ja, körperlich in Not geratenen, aber natürlich manchmal auch Menschen, deren Seele ein bisschen verwundet ist. Okay, das heißt, es ist nicht nur Wunden versorgen, sondern viel mehr als das. Natürlich sind es oft körperliche Gebrechen, ja. Aber wenn man dann dorthin kommt, wohin man gerufen wird und die Familie kennenlernt, dann ja. Merkt man auch, dass manchmal auch ein gutes Wort für die Seele notwendig ist. Okay, das heißt, Rettung ist mehr als nur ein Helfer für körperliche Gebrechen, sondern auch ein bisschen ein Seelsorger. Doch. Wenn man so möchte. Ja. Ja. Wie wird man Rettungssanitäter? Wie wird man es? Man macht eine ziemlich lange Strecke der Ausbildung durch. Das heißt, theoretisches Wissen, das über den Erste-Hilfe-Kurs beginnend sich erstreckt, eben über ein bisschen detaillierteres Kennenlernen und immer wieder auch gleichzeitig Praxis sammeln, Erfahrung sammeln, sich fortbilden, sich weiterbilden und letztendlich dann am Schluss eines wirklich sehr langen Zeitraums tritt man wagemutig zur Prüfung an. Wahnsinn. Das heißt, bei dir hat das wie lange gedauert ungefähr? Für mich als quasi nebenberuflicher Sanitäter, mache das ehrenamtlich, 1,5 Jahre. Okay. Bis ich wirklich als Sanitäter freigegeben war. Und seit wann bist du da unterwegs? Ich habe meine Ausbildung gemacht 2011, von 2010 bis 2011. Okay. Wie schaut denn die Ausbildung so ungefähr aus? Das heißt, was ist da alles mit dabei? Es beginnt mit wirklich dem Grundwissen, Erste Hilfe. Ja. Das ist ja weltweit eigentlich immer der Standard, überall gleich. Mhm. Und ausgehend von diesem Wissen bildet sich der Sanitäter einfach fort. Das heißt, man versucht immer mehr ins Detail zu gehen, ohne aber, und das ist das Wichtige, ein Ersatz eines Arztes zu sein. Also unser Sanitäterwissen besteht auf einem Fundament, ausgehend von der Ersten Hilfe, bereichert durch rechtlich abgedeckte Möglichkeiten oder auch Geräte, die wir im Rettungsdienst verwenden können, um einem Patienten, einer Patientin bestmöglich und schnellstens zu helfen. Okay, das heißt wirklich die Erste Hilfe, sprich vor Ort versorgen und dann ins Krankenhaus entsprechend bringen. Genau, und oft ist es, das ist oft die Quintessenz, oft ist es wirklich eine Erste Hilfe, die wir leisten, aber in dem Augenblick, wo wir diese Hilfe leisten können, sieht uns schon derjenige, der uns gerufen hat oder der Angehörige als wirkliche Hilfe und man merkt förmlich, wie dieser Stein vom Herzen fällt, wie sich auch Werte vom Blutdruck oder Puls einfach bessern, nur weil wir da sind. Das heißt, das ist sensationell. Auch ein bisschen was Psychosomatisches mit dabei. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Wissen, dass jemand kommt, der sich auskennt, enorm hilfreich ist. Okay, jetzt hat man die Ausbildung fertig, jetzt ist man tatsächlich Sanitäter. Was gehört zum Berufsfeld vom Sanitäter dazu? Ja, wenn man fertig ausgebildeter Sanitäter ist, dann hat man die Berechtigung, am Rettungswagen Dienst zu machen. Ja. Wie oft machst du das, wenn ich frage? Ich fahre einmal in der Woche, versuche ich einen Nachtdienst, also von 19 Uhr bis 6 Uhr früh folgenden Tages abzuleisten. Mhm. Ich bin kein Fahrer, das heißt, die Ausbildung zum SEF, also sicherer Einsatzfahrer, die habe ich nicht genossen, aber ich bin als Sanitäter zugelassen und mach das mit Leidenschaft. Okay, das heißt, das ist ein großer und vor allem sehr präsenter Teil. Das heißt, man ruft die Rettung und dann kommt eben der Krankenwagen. Aber das wird ja noch nicht alles sein, oder? Natürlich nicht. Es beginnt schon damit, dass wir, bevor wir den Dienst beginnen, viertel, halbe Stunde vorher, das Auto nach wirklich vorschriftsmäßig Inhaltsangabenliste durchchecken, heißt das. Also, dass die Geräte funktionieren, dass das Sauerstoff aufgefüllt ist, dass die Kabel vorhanden sind, die wir brauchen, dass natürlich auch die mitgebrachten Medikamente, die die Notfallsanitäter oder der Notarzt verwenden können, vorhanden sind und dass wir natürlich auch unsere Gerätschaften jederzeit einsetzen können, dass der Vorrat aufgefüllt ist, dass alles so bestückt ist im Rucksack, wie wir das brauchen und natürlich auch im Fahrzeug alles in zweiter Ausführung, dritter Ausführung vorhanden ist. Das heißt, redundante Ausrüstung. Und es ist ja auch quasi der mobile Arbeitsplatz für einen. Genau. Wir verbringen jetzt nicht ununterbrochen den Dienst im Auto, aber es gibt sehr wohl oft Dienste und Tage, wo man, ich sage jetzt von diesen 11 Stunden in der Nacht, 9 unterwegs ist. Ah doch. Doch, doch. Was ist denn in einem Rettungswagen dann eigentlich alles drin? Die Trage? Fixe Bestandteile sind eben die Trage, der Tragstuhl. Und natürlich unsere Gerätschaften, die sich im Laufe der letzten Jahre immer mehr verbessert haben. Also dieses berühmte Corpuls, das jetzt quasi die Rettungslandschaft prägt. Also ein sehr modernes, sehr praktisches Gerät. Man könnte sich das vorstellen wie einen, wo ich also die Herzfrequenz messen kann, den Puls messen kann. Das ist einfach ein EKG, Monitor. Ein modernes, wenn man es jetzt... Das ist einfach ein Monitor für die Körpersignale. Ausgefeilt und ausgereizt, also zu einem herkömmlichen EKG gar nicht vergleichbar, also wesentlich besser. Okay. Wie groß ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das vorstellen, das ist schon in der Größe einer großen Schultasche natürlich handlich zu tragen, auch zerlegbar. Okay. Diese Module, die man dann zusammenbauen kann, ein kleines Köfferchen. Okay, also mobil einsetzbar, das ist für euch sicherlich das Wichtigste. Ja. Aber bevor man überhaupt in den Rettungswagen kommt, wie kann man sich das vorstellen, wenn man alarmiert wird? Das heißt, ihr trefft euch, ihr tretet den Dienst an und dann wird erstmal gewartet, oder? Wir treten den Dienst an, prüfen unser Fahrzeug, checken das ab, nehmen unser Fahrzeug-Handy. Ein Handy geht heutzutage gar nichts. Zusätzlich haben wir alle selbst auf unseren privaten Handys auch eine App installiert, die uns Notfalldaten durchgeben kann. Okay. Wir haben alle einen Pager. Und wenn die Leitstelle, also Notruf 144, uns alarmiert, dann schrillen die Glocken und dann geht's auf schnellstem Weg ins Auto oder zum Auto und dann geht die Fahrt los. Auch da wieder modern am iPad auf dem Cockpit ist schon also nicht nur das Navi vorinstalliert, sondern auch schon die Einsatzdaten. Das heißt, wir steigen ein und düsen los. Wisst gleich, was Sache ist. Das heißt auch quasi, was hat der Patient? In groben Umrissen bekommen wir das mitgeteilt, genau. Okay. Wie kommt das dann eigentlich von der Einsatzstelle zu euch? Gibt es da eine zentrale Einsatzstelle oder... Es gibt in Niederösterreich 4 Stationen des Notrufs 144. Eine davon glücklicherweise in Mödling selbst, im umgebauten Büro rund um den Schlauchturm der Feuerwehr Mödling, wo einfach rund um die Uhr die Disponenten sitzen, die übers Telefon alarmiert werden und gleichzeitig schon mit Fingerspitzengefühl und unheimlicher Computerkenntnis die Alarme losschicken, heißt, während der Anrufer noch telefoniert, laufen schon im Hintergrund die ersten Prozesse der Alarmierung und eigentlich, wenn das Gespräch abgeschlossen ist, kann es sein, dass wir schon unterwegs sind. Okay, das heißt quasi, es ist ein Notfall, ich rufe dort an, werde dort entsprechend hinverbunden, die geben das Ganze ein, das wird an euch geschickt und ihr seid dann unterwegs und kommt zum Einsatzort. Die Call-Taker und diese Disponenten sind alle fertig ausgebildete Rettungssanitäter. Mhm. Es gibt ein genaues Abfrageschema, sodass am Ende dieses Gesprächs eigentlich schon klar ist, worum es geht, was die Bedingungen sind. Der Vorteil liegt auch, dass dieser Disponent auch mit dem Patienten selbst oder mit dem Angehörigen verbunden sein bleiben kann und das Gespräch so hinführen kann, dass er auch eine etwaige Erstversorgung durchführt. Okay, okay. Wie viele Sanitäter seid ihr denn eigentlich im Rettungswagen? Wir sind im Idealfall zu dritt. Das heißt, ein Fahrer, ein Sanitäter 1 und ein Sanitäter 2. Okay. Der Fahrer ist dann beim Einsatz allerdings auch mit der dabei. Der Fahrer ist sitzt dabei, nicht nur am Steuer. Nein, der Fahrer ist natürlich auch ausgebildeter Rettungssanitäter im Idealfall oder sogar zusatzausgebildeter Notfallsanitäter. Das kann also durchaus sein, dass der Fahrer der bestausgebildetste ist, theoretisch. Aber wie gesagt, im Rettungsdienst ist also ein Rettungssanitäter auch vollkommen ausreichend und mit Wissen genug ausgestattet. Wie schaut das dann aus mit der Bereitschaft? Das heißt, wie viele Teams sind da meistens gleichzeitig vor Ort? Also wir haben in der Bezirksstelle Mödling die Bestrebung, und es gelingt fast immer oder sogar darüber hinaus, dass wir in der Nacht, ich rede jetzt vom Nachtbereich, ständig 3 Fahrzeugmannschaften aktiv haben. Das heißt, die jederzeit in ihren Dienststellen, wo sie gerade sind, abrufbereit sind. Okay. Wie lokalisiert ist das Ganze dann? Das heißt, sind da alle in einer großen Station oder gibt es da die Ortsstellen und da ist wer auch immer vor Ort? Also wir haben die Bezirksstelle Mödlings, die ja derzeit umgebaut wird. Während dieser Zeit sind wir seit letztem April bei den Feuerwehren Mödlings und Wiener Neudorf zu Gast. Bei der Feuerwehr Mödling machen wir auch unsere Nachtdienste anstelle der Bezirksstelle. Dazu kommt eben die Ortsstelle in Perchtoldsdorf, die Dienststellen in Wiener Neudorf, in Biedermannsdorf und in Guntramsdorf. Also es ist auch ein bisschen aufgeteilt. Genau. Okay. Und je nachdem, also 3 davon sind in Nächten immer besetzt. Tagsüber ist natürlich alles besetzt. Eine große Hilfe für das Rote Kreuz sind ja auch immer die Zivildiener. Da habt ihr, wie viele habt ihr da? Ich glaube, es sind derzeit 9. 9, okay. Wie viele davon bleiben deiner Erfahrung nach? Das Tolle ist, dass eigentlich nahezu alle sich zumindest für ein weiteres Jahr in den Freiwilligendienst stellen, nachdem sie dann ausscheiden. Ja. Es kann natürlich sein, dass jemand berufsbedingt, studientechnisch, das dann nicht mehr erfüllen kann oder in ein anderes Bundesland geht oder gar ins Ausland. Dann ist das natürlich nicht weiterzuführen, aber mehr als die Hälfte der männlichen Kollegen bleiben uns erhalten. Okay, das heißt, da, das sind auch Leute, die machen das auch aus Überzeugung. Genau. Also sehr schön. Ich merke auch, dass das Tun dieses Zivildienstes beim Roten Kreuz, das lässt Feuer entfachen, auch in der Seele. Und für viele, die vielleicht den Zivildienst als schlimmer, leichteres oder angenehmeres Übel als den Präsenzdienst wählen, erzählen nach diesem Jahr oder nach den vielen Monaten des Zivildienstes, dass das eine sehr, sehr lehrreiche Zeit war und dass sie ohne dem eigentlich sich gar nicht vorstellen könnten, weiter zu sein. Nehmt ihr die dann auch wirklich zu Einsätzen mit? Die Zivildiener, wir sind während des Zivildienstes ausschließlich im Krankentransport. Okay. Das heißt, das ist auch schon rechtlich so. Wir haben noch keinen Zivildiener gehabt im Gesundheits- und Sozialen Dienst. Wollen das vielleicht einmal auch überlegen, wenn wir uns mit der neuen Bezirksstelle auch ein bisschen räumlich oder auch ideenmäßig, anbietungstechnisch breit entfalten können. Wenn die freiwillig fahren nach ihrem Zivildienst, dann sind die natürlich voll ausgebildete Rettungssanitäter, die sie auch immer sind, aber das Zivildienstgesetz schreibt eben vor, dass sie ausschließlich für den für den Krankentransport zuständig sein können. Neben Transport und Erster Hilfe ist ja auch Kommunikation von Erster Hilfe ein großer Bestandteil des Sanitäterdaseins. Wie geht ihr da vor? Wie macht ihr das? Was gibt's da bei euch? Also technisch ganz einfach ist das Handy, wie wahrscheinlich in allen Bereichen, ein ständiger Begleiter geworden mit allen technischen Raffinessen. Wir haben natürlich auch unsere guten alten Funkstationen und mobilen Funkgeräte mit, die es uns auch ermöglicht, über einen weiteren geografischen Raum oder auch mit den anderen Einsatzorganisationen bei Großschadensvorfällen oder Großunfällen zu kommunizieren. Das ist schon auch eine große Hilfe. Ja. Aber sonst eigentlich spielt sich vieles ab im Bereich eines, ja, Smartphones. Ja. Und Erste-Hilfe-Kurse. Du hast ja schon Fortbildung erwähnt. Da habt ihr auch irrsinnig viel, was ihr da anbietet. Ja, das ist natürlich wieder ein Bereich, der sich vor allem durch Mundpropaganda als auch Internet abspielt. Ja. Das heißt, unsere Homepage, die ständig darüber Auskunft gibt, wo an unserer eigenen Bezirksstelle Mödling oder an der Nachbarbezirksstelle Brunn am Gebirge, wo man kann sich sogar als User aussuchen, wo bin ich gerade und wo findet für mich geografisch am nächsten der Erste-Hilfe-Kurs statt, den ich besuchen will. Ist das ein Grundkurs, weil ich mich überhaupt neu definieren möchte? Ist es ein Kurs, den ich brauche für meine Firma, eine Fortbildung, eine Auffrischung? Ist es ein Kurs, den ich einmalig brauche für einen Führerschein zum Beispiel? Ja. Oder natürlich dann auch spezielle Kurse, geht es um Altenpflege, um Krankenpflege, um Babyfit, das ist also für junge Menschen ein wesentlicher Teil, und das neue Modul Pflegefit, also auch Pflege von Angehörigen in der Familie für kurze Zeit oder lange Zeit, auch ein immer wichtigeres Thema. Das heißt, da habt ihr auch ein breites Spektrum. Wir bieten alles an, und wenn wir es selbst jetzt nicht an der Bezirksstelle Mödling anbieten, dann wissen wir, wer es anbietet, möglichst in der nächsten Umgebung. Ja, ja. Wie ist das mit der Vernetzung? Kennt man da andere Sanitäter von anderen Bezirken? Na, freilich. Erstens einmal läuft man sich in den Spitälern über den Weg oder bei den Ärzten. Gerade mit der Nachbarbezirksstelle Brunn am Gebirge sind wir ja historisch aneinander gewachsen oder aneinander gebunden. Ja. Und wir machen auch Dienste, auch freiwilligen Nachtdienste zum Beispiel in den Dienststellen der Nachbarbezirksstelle. Okay, also ich fahre regelmäßig einmal pro Monat in Breitenfurt. Ja. Breitenfurt gehört zur Bezirksstelle Brunn, und dort bin ich einmal im Monat zu einem fixen Tag. Also man kann einen Nachtdienst machen. Und wir kennen einander und wir mögen einander, und es ist ganz gut, ein bisschen auch über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also man greift sich unter die Arme. Letztendlich ist ja die Ausbildung zum rettenden Sanitäter ein österreichweiter Vorgang. Das heißt, theoretisch ist es möglich, ja auch in einem anderen Bundesland, also bei einem anderen Landesverband, Dienst zu machen. Natürlich immer abhängig davon, welche Geräte haben die im Dienst, ist man darauf geschult. Das ist immer wichtig, dass wir nur Gerätschaften verwenden, auf die wir auch geschult sind. Okay. Das gilt auch für Sessel oder Tragen, so simpel das vielleicht klingt, aber da ist jeder Handgriff wichtig, den ich mache. Gerade in Stresssituationen, denke ich mir, muss das dann einfach entsprechend sitzen. Also nicht auf den blauen Knopf drücken, wenn der rote aber der wichtige ist. Okay, so das ist der Schleudersitz. Und das ist auch, jedes Tragensystem zum Beispiel hat bestimmte Vorgänge des Hebens und Senkens oder wie der Teil abgelöst werden kann. Und da ist es halt gut, wenn man vorher weiß, wo drücke ich drauf, wenn es wirklich das eigentlich ist oder wenn es finster ist und ich sehe nichts. So einfache Sachen. Jetzt, ihr seid ja bei Unfällen auch unterwegs, wo Leute nun mal leiden. Ja? Wie ist das für einen selber? Was muss man für ein Typ Mensch sein, damit man damit zurechtkommt? Ich glaube schon, dass man ein gefestigter Mensch sein muss, dahingehend, dass man weiß, dass es Leid gibt, dass es spektakuläre Bilder gibt von Verletzungen oder Verwundungen, aber man kann auch ohne dies sagen, wenn es einem zu viel ist, und auch wir sind nicht gefeit, dass man einfach vor Situationen gerät, wo das eigene Vermögen nicht mehr hilft, und Gott sei Dank haben wir da rund um die Uhr auch Kolleginnen und Kollegen, die uns helfen. Es kann auch durchaus passieren, dass man sagt, okay, die Mannschaft geht außer Dienst, das war jetzt zu viel des Guten. Das ist nicht mehr machbar. Es gibt eine psychologische Betreuung. Es gibt immer eine psychologische Betreuung. Das sind best ausgebildete Peers, die uns helfen, mit Stresssituationen umzugehen. Und niemand, glaube ich, ist gefeit davor, einmal zu sagen, boah, das geht mal so nahe, ich kann. Momentan nicht mehr. Das heißt, da ist man auch versorgt. Da sind wir versorgt und, wie gesagt, auf Knopfdruck abrufbar. Wie viel wird das in Anspruch genommen? Wie viel, das glaube ich, hängt natürlich auch davon ab, welche Großunfälle oder größere Unfälle passieren. Aber es sind oft diese vielen kleinen Details, die passieren, die man gar nicht oft weiß, wo wir eben diese Peer-Mediatoren brauchen oder wo wir das Kriseninterventionsteam brauchen, auch bei Vorfällen, wo der Sanitäter wirklich überfordert ist, weil es gibt dann dort zusätzlich zum Kranken oder Verletzten eine Familie, wo plötzlich der Halt verloren geht. Wo die Leute auch so ein bisschen traumatisiert sind. Gott sei Dank nicht so oft, eher selten. Es kann durchaus sein, dass jede Bezirksstelle einmal in der Woche einen Vorfall hat, wo wirklich die Kollegen einspringen müssen und helfen müssen. Okay. Wie verbringt man da seine Freizeit? Nimmt man die Arbeit so ein bisschen mit oder schließt man da ab? Hängt man die Jacke in den Spind und ist dann der andere? Es ist schon natürlich wichtig, dass man für die Zeit, während man Sanitäter ist, das auch wirklich ist. Es wäre vielleicht falsch, wenn man Probleme, Krankheiten, Müdigkeit, Schwächen in diese Dienste mitnimmt, weil sie natürlich auf die eigene Gesundheit nicht passen. Als auch, sage ich immer, wir müssen fit sein, geistig und körperlich, für denjenigen, der unsere Hilfe braucht. Okay. Und ich glaube, das gelingt den meisten sehr gut. Okay. Wenn wirklich, das kann auch passieren, Tage sind, wo jemand beruflich einfach am Abend draufkommt, ich bin geschafft, dann tritt er den Dienst nicht an, dann Rücksprache mit dem Dienstführenden und wir versuchen eine Möglichkeit zu finden, entweder zu zweit zu fahren oder jemanden in kurzer Zeit aufzutreiben. Zu finden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade im ehrenamtlichen, freiwilligen Bereich auch sagen kann, ich kann jetzt nicht. Auch ein bisschen auf sich selber achten. Genau, weil wenn ich auf mich nicht schaue, und selbst anfällig bin für Fehler, die wir uns nicht erlauben wollen, oder auch für Krankheiten, dann hat das keinen Sinn. Ja, ja. Jetzt seid ihr nicht die einzige Blaulichtorganisation. Ihr habt auch viel mit der Polizei, mit der Feuerwehr zu tun. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Ausgezeichnet. Ich würde auch sagen, zum Beispiel zum befreundeten Samariterbund, der in einigen Gemeinden auch unseres Rettungsbezirkes vorhanden ist, eine sehr gute Zusammenarbeit. Also das hat mich selbst auf meinem Werdegang als Sanitäter beeindruckt, wie man eigentlich dieses Zusammenhalten empfindet. Der freundschaftliche, kameradschaftliche Umgang. Wir sind ja jetzt seit letztem April Gast bei den Feuerwehren Wiener Neudorf und Mödling. Und das, glaube ich, hat sowohl uns vom Roten Kreuz als auch wahrscheinlich Kameraden der Feuerwehren auch wieder ein Stückchen offener gemacht für jeweils Vorgänge, Abläufe, Prozesse, aber auch Befindlichkeiten der jeweiligen anderen Partnerorganisation. Also man kennt sich. Man kennt sich und man hat ein bisschen Verständnis füreinander. Es laufen Dinge oft nicht so ab, wie man es vielleicht glaubt. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Sanitäter werden, was kannst du ihm dann raten? Zu uns kommen. Zu euch kommen. Also einfach zur nächsten Stelle kommen. Genau. Es gab den Slogan, wir haben eine Jacke für alle. Also wenn jemand wirklich sich für den Rettungs- und Sanitätsdienst interessiert, dann einfach auf der Homepage nachstöbern. Wir haben angegeben unsere freiwilligen Abende, die wir so alle 2 bis 3 Monate veranstalten. Immer woanders, also auf unseren Dienststellen, wo man einfach hinkommen kann und das ist das Wesentliche, wir haben ein neues, junges Team, wo man wirklich mit Fachleuten sprechen kann. Also wenn es Sanitäter sind, dann sind das dort Kolleginnen und Kollegen, die das schon viele Jahre machen, mit Begeisterung machen. Wenn man sich für die Jugendarbeit interessiert, dann sind es unsere Jugendbetreuer. Wenn man sich für den Gesundheits- und Sozialdienst interessiert, dann sind es Fachleute aus diesem Bereich. Wenn man sich für den Katastrophenschutz interessiert. Einfach ein Abend, wo man sich einfach die Informationen holt. Man kann dann, wenn man wirklich an dem Abend schon weiß, das möchte ich machen, ein Formular unterschreiben. Mhm. Und dann beginnt das einfach seinen Weg zu gehen. Man unterzeichnet ein Gelöbnis, man besucht die nötigen Kurse, also der Erste Hilfe 16 Stunden Grundkurs ist Voraussetzung. Dann ein Kurs, der sich nennt das Rote Kreuz, wo es um die Historie des Roten Kreuzes geht, um die Entwicklung, aber auch um die breite Palette, die wir anbieten. Ja, ja. Und dann eben die Fachausbildung. Da gibt's auch dann wieder die Möglichkeit, Kurse zu machen als Berufstätiger, also an Abenden, an Wochenenden, für junge Leute, das passiert uns auch manchmal, dann gleichgeschaltet zu Kursen, wenn die Zivildienstleistenden in die Ausbildung gehen, dass man ein Modul mit denen parallel in einem Art Intensivkurs auch jeden Tag der Woche von morgens bis abends macht. Ja. Dann geht das schneller, aber trotzdem, es gibt ja eine bestimmte Stundenanzahl an Theorie und eine bestimmte Stundenanzahl an Praxis, die man haben muss, um dann zur Prüfung antreten zu können. Okay, was wird bei der Prüfung dann so abgefragt zum Beispiel? Die Prüfung ist vielfältig, das ist einfach ein praktisches Tun aus allen Bereichen. Also das ist von den Gerätschaften über medizinische Fragen, die Ärzte stellen. Ja, ja. Das sind Fragen der Anatomie, Krankheitsbilder, Verletztenbilder, also bis hin zu seelischen Dingen, wie geht man dann um in dieser Situation, wenn das jemand ist in einem psychischen Ausnahmezustand. Wir sind ja da mit allen Situationen gefeit, mit Kindern, mit kleinen Kindern, das ist wieder eine andere Thematik, wo man ja automatisch dann Mama oder Papa mit dabei hat. Ja, ja. Das alles und aus diesem großen Feld, wie geht man mit panischen Eltern um? Okay. Lernt man, Antworten zu geben, die dem Gesetz entsprechen, die aber auch, und das ist das Wichtige, dem jeweiligen individuellen Fall entsprechen. Okay, das heißt einfach breite Ausbildung, dass man für alle Situationen gewappnet ist. Und nebenbei immer die Praxis, die natürlich ein wesentlicher Teil ist. Also man lernt da ja nie aus. Und wie bei jeder Prüfung im Leben, man kann ein Glück haben mit den Fragen, die man zieht. Ja. Oder man kann ein Pech haben. Wenn es nicht gut geht, dann macht man das eben noch einmal. Ja. Und wir sind ja als Sanitäter verpflichtet, uns spätestens alle 2 Jahre wieder mit einer, man nennt das die Defi-Rezertifizierungsprüfung, also wo wir über die lebensrettenden Sofortmaßnahmen, sprich Volksmund Wiederbelebung, halt auf Sanitäterniveau befassen müssen und das auch praktisch wirklich vor einem Komitee, vor einer Jury richtig umsetzen können, wo ein Arzt dabei ist, wo Lehrsanitäter dabei sind, dass da wirklich nach einem bestimmten Ablaufschema, wo wirklich jeder Handgriff sitzen muss. Also man wird immer wieder geprüft, es wird immer wieder geschaut, kann man das noch immer wieder aufgefrischt? Genau. Also alle Sanitäter, die wir im Umkreis haben und die ihre aufrechte Befähigung haben, sind bestens ausgebildet und immer wieder nachgeschult und das nicht nur einfach mit einer Augenzwinkerprüfung, sondern es ist wirklich eine, das ist ernst, wo man vorher Seminare besucht, wo man ein Wochenende verbringt, um das auch wieder zu üben, wo man wieder Dinge zurückholt, die vielleicht im Ablauf zwar vorhanden sind, aber wieder erneuert werden. Einfach die Basics wiederholen. Und nach diesen 2 Tagen kann man dann beruhigt zu dieser Rezertifizierung antreten, die übrigens ja auch in ganz Österreich vorgeschrieben ist und auch nach gleichem Schema abläuft. Ja. Jetzt ist der Begriff freiwillige Arbeit ja auch oft gefallen. Mhm. Wie ist da das Rote Kreuz eigentlich aufgebaut? Wie viele Freiwillige, wie viele Ehrenamtliche gibt es? Also wir, das Rote Kreuz in Österreich und Niederösterreich speziell, ist eine Freiwilligenorganisation. Also 5/6 der Mitarbeiter sind im ehrenamtlichen Freiwilligenbereich tätig. Mhm. In Mödling sind wir an die 350 und wir haben insgesamt 15 Leute, die hauptberuflich beim Roten Kreuz Mödling angestellt sind oder im Landesverband. Davon wieder einige im Büro und einige sind eben Sanitäter, Notfallsanitäter an den Fahrzeugen. Das Vollzeit machen. Aber Der ganze Nachtdienst, der gesamte Wochenenddienst wird ausschließlich mit Freiwilligen geleistet. Und das, wenn man sich vorstellt, Bezirksstelle Mödling, oft 5 oder 6 Fahrzeuge, also 15 Leute, jede Nacht, 7 Tage in der Woche, 365 Mal. Wochenende tagsüber auch, das kann schon was. Also da ist das Rote Kreuz sehr, sehr leistungsstark. Da muss es einem schon am Herzen liegen. Ja, und das Tolle auch, was mich wirklich begeistert, dass es sehr viele junge Menschen sind, die sich dem verschreiben. Und auch sehr viele junge Frauen, die zu uns kommen und ihre Mitarbeit anbieten. Also vom reinen Männerverein, Anführungszeichen, wie bei den Feuerwehren, sind wir weit entfernt. Also gerade Mödling hat eine enorm große Zahl an weiblichen Mitarbeiterinnen. Das ist wunderschön. Also quer durch Geschlechter, Alter, Herkunft. Ja. Wir haben sehr viele Junge. Das ist einfach, sage ich jetzt, in Niederösterreich habe ich die Zahl gelesen, 10.000 Mitarbeiter, die unter 30 sind. Okay. Ja. Okay. Und Mödling natürlich auch als Schulstadt, Wien nahe, Universitätsstadtnähe, passt vollkommen in dieses Bild hinein. Also sind wir auch, ich spreche jetzt auch für Brunn, glaube ich, das ist dasselbe, 3 Kilometer weit weg, die nächste Bezirksstelle. Also ein Riesenpott. Großteil eben im Sanitätsbereich. Also das Sanitäter, Sanitäterin, das ist halt das, was Rotes Kreuz nach außen sehr prägt. Aber es ist wesentlich mehr als das vorhanden. Genau, und ich als Bezirksstellenleiter liegt mir das am Herzen, auch die andere Seite, die es auch sein kann, zu zeigen. Aber wir sind auch stolz natürlich, dass wir die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in 12 Rettungsgemeinden stellen können und das Potenzial dazu haben. Das heißt, an Mitarbeitern mangelt es euch nicht, aber Nachschub ist immer willkommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man nie genug haben. Aber wir haben eine gute Nachwuchspflege, sage ich. Ich glaube, dass hier etwas wie Sanitäter sein ein Selbstläufer ist. Also wenn man irgendwo im Umfeld mit jemandem einmal gesprochen hat, ob der jetzt Sanitäter ist beim Roten Kreuz oder bei einer anderen Rettungsorganisation, das sind Menschen, die diese Sache gefasst hat und nicht mehr loslässt. Und über Generationen hinweg. Also es gibt ja ganze Sanitäterfamilien, ganze Clans, wo jeder irgendwie beim Roten Kreuz dabei ist und eben die meisten davon im Sanitätsdienst sind. Super, dann danke ich dir und ja. Danke, Karl. Es gibt eine Jacke für jeden. Genau, die haben wir. Ja, eine Jacke für alle. Danke. Michael Dorfstetter, seines Zeichens Bezirksleiter vom Roten Kreuz Mödling und ich glaube, man hört es, Sanitäter von ganzem Herzen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert mich einfach auf iTunes und unterstützt mich auf patreon.com/viel zu tun. Danke und bis bald!